Die Rückkehr des mechanizistischen Menschenbildes. Aufklärung in Zeiten der Neurowissenschaften. Seit einiger Zeit warten Neurowissenschaftler mit Erkenntnissen auf, von denen gesagt wird, dass sie die Freiheit des menschlichen Willens oder die Eigenverantwortlichkeit, etwa von deviantem Verhalten, in Frage stellen. Ist der Mensch eine Marionette seiner Gehirnchemie? Fragte der Stern im April 2008. In den Medien werden die Erkenntnisse der Gehirnforschung oftmals geradezu reißerisch kolportiert. Wenn man dem Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Universität in Konstanz, Ernst-Peter Fischer, folgt, dann schafft es nicht einmal die FAZ, kompetent und verständlich, dem Leser die komplexen Sachverhalte der Neurowissenschaften mit Rückschlüssen auf Soziale zu vermitteln. Als jemand, der das kann, gilt der Kognitionsforscher Stefan Schleim. Mit seinem Buch Gedankenlesen vermittelt er die Pionierarbeit der modernen Hirnforschung geisteswissenschaftlich und rückt Mythen zurecht. So ist etwa die Infragestellung der Willens- und Gedankenfreiheit, die als Schlussfolgerung aus dem Libet-Experiment gezogen wird, selbst unter Neurowissenschaftlern umstritten. Manche ziehen aus dem Experiment auch den gegenteiligen Schluss. Der Physiologe Benjamin Libet unternahm 1979 den Versuch, die zeitliche Differenz zwischen einer willentlich intendierten Handlung und ihrer Ausführung zu messen. Auf dieses Experiment wird sich in den Neurowissenschaften auch heute noch bezogen, um die Willensfreiheit zu relativieren. In dem Vorwort zu Schleims Buch schreibt der Philosoph Thomas Metzinger über das Phänomen des Alarmismus. Das ist die Übertreibung von Forschungsergebnissen, mit der aus Marketinggründen die Aufmerksamkeit der weniger informierten Öffentlichkeit auf sich gezogen wird. So erweckt man den Eindruck, als schickten sich die Neurowissenschaften an, den Geisteswissenschaften ihren Rang als Orientierungswissenschaft streitig zu machen, als ginge ein heftiger Konkurrenzkampf zwischen den Disziplinen um sich, der als Erschütterung unseres abendländischen Zivilisationsverständnisses inszeniert wird. Seriöse Wissenschaftler vergessen allerdings nicht, dass die Naturwissenschaften einmal als Naturphilosophie begonnen haben, mithin vom Fleische der Geisteswissenschaften sind. Der Kompetenzstreit hat gleichsam etwas Künstliches, wenn man auf die schrillen Töne achtet, die etwa der Evolutionsbiologe Ulrich Kutscherer von der Universität in Kassel anschlägt. Er sagt, nichts in den Geisteswissenschaften ergibt Sinn, außer im Lichte der Biologie. Kutscherer bezeichnete vor kurzem in der Fachzeitschrift Labour Journal pejorativ die Geisteswissenschaften als Verbalwissenschaften. In ihnen gehe es nur um spekulative Verständigung, während die Naturwissenschaften real existierende Dinge erforschten und damit dem Zwang einer experimentellen Verifizierung unterliegen, die den Erzeugnissen überhaupt erst die Qualität von Wissenschaftlichkeit gebe. Die Geisteswissenschaften werden von Kutscherer beargwöhnt. Es wird bestritten, dass sie imstande sind, real existierende Dinge über den Geist herauszufinden. Diese harte Arbeit sollte man also den Naturwissenschaftlern überlassen, während die Verbalwissenschaften die Aufgabe zukomme, über das, was andere über reale Sachverhalte gedacht und geschrieben haben, gegeneinander abzuwägen, neu auszulegen und zu kommunizieren. Hinter solchen Polemiken deutet sich die Rückkehr eines mechanizistischen Menschen- und Weltbildes an. Mechanizistische Theorien vom Menschen entstanden in der Naturphilosophie im 18. und 19. Jahrhundert und waren dem sogenannten Vitalismus entgegengesetzt. Dieser ging von einer immateriellen, metaphysischen Lebenskraft oder Seele aus, jene postulierten dagegen das komplette Aufgehen der biologischen Lebensform in der Physis, die sich nach allgemeinen naturwissenschaftlichen Gesetzen verhalte. Solch organischer Materialismus wurde genährt durch experimentelle Entdeckungen wie die des italienischen Anatoms Luigi Galvani, der 1780 die Kontraktionen von Froschschenkelmuskeln unter Zuwendung elektrischen Stroms entdeckte. Seither geriet die Elektrizität ins Zentrum der Erforschung vitaler Motivationen von biologischen Lebensformen. Der Galvanismus begründete die moderne Elektrophysiologie. Der organische Materialist Johann Jakob Wagner, der Geistesprozesse und materielle Prozesse als vollständig identisch ansah, ließ konsequenterweise auch Geist, das Denken, und Geistesinhalt, die Gedanken, in elektrischen Prozessen aufgehen. jeder Gedanke erscheine als galvanischer Prozess und könne vom Materiellen nicht mehr unterschieden werden, behauptete er. Heute schicken sich Hirnforscher an, die Gehirntätigkeit, das Denken und den Gedanken mit Hilfe technischen und wissenschaftlichen Fortschritts in Bilder zu übersetzen oder in Sprache zu verwandeln. Der Spiegel meldete Anfang April 2008, Forscher entziffern die Sprache des Gehirns. Allerdings wird auch hier eingewendet, dass der Tenor des Berichts übertrieben sei. Die in Szene gesetzte Ungeheuerlichkeit, die Rückkehr des mechanizistischen Menschenbildes, spricht über das rein wissenschaftliche Interesse hinaus, die Naturwissenschaften als Königswissenschaften zu intronisieren, ein zynisch anmutendes Bedürfnis an, als rechne man nun schadenfroh mit der Philosophie und insbesondere der Aufklärung ab, die grundlegend enttäuschten, weil sie nicht zu halten vermochten, was sie versprachen. Als eine der größten Trug- und Luggeschichten steht die Aufklärung am öffentlichen Pranger, bloßgestellt und vermeintlich widerlegt durch naturwissenschaftliche Tiefeneinsicht in das, was die Geisteswissenschaften nur in einem metaphysischen Sinne als spekulativ, als Geist bezeichnen konnten. Mit der modernen Hirnforschung wird dem Geist eine Physis verpasst, wodurch die Metaphysik als philosophische Disziplin und Kernbereich der Geisteswissenschaft für überflüssig erklärt wird, weil ihre praktische Problemlösungskompetenz für Mensch und Gesellschaft mit der der Naturwissenschaft nicht konkurrieren könne. Man tendiert zu einem Paradigma, wonach die Physis des Geistes wie eine Maschine funktioniert, die sich wie jede Maschine durch technisches, das heißt biochemisches, mathematisches, physikalisches und allgemein naturwissenschaftliches Wissen bedienen, steuern und reparieren lässt. Die Übersetzung philosophischer Spekulation in neurowissenschaftliche Sprache führt jedoch in eine Tautologie. Der Geist sei ein Komplex aus Neuronen und Neuronen seien Geist. Neuronen steuern demnach den Menschen, sie motivieren oder demotivieren, bestimmen das Bewusstsein, sie sind Bewusstsein, sie machen müde oder wachsam, tugendhaft oder kriminell. Von Schaltkreisen fürs Sozialverhalten im Gehirn, die nur darauf warten, mit Regeln gefüttert zu werden, schreibt der Focus im Oktober 2007. Läuft alles glatt, erlernt der Homo sapiens so die Moralvorstellungen und Normen einer Gesellschaft, etwa dass er fremdes Eigentum und die körperliche Unversehrtheit zu respektieren hat. Sind diese Schaltkreise beeinträchtigt, komme es in der Regel zu abweichendem Verhalten. Der Focus spricht deshalb im Titel vom Tatort Gehirn, weil konformes oder deviantes Verhalten nicht aus freiem Willen beruhen, sondern von funktionalen oder dysfunktionalen Schaltkreisen aus Nervenzellen abhängten. Das wirft neue Fragen hinsichtlich der Schuldfähigkeit bei kriminellem Handeln auf. Sollte etwa das Strafrecht durch eine neuropsychiatrische Zwangstherapie ersetzt werden? Wer hat jetzt noch Mut und die Freiheit, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen? Ist nicht in dieser Logik gerade auch Eigensinn, Unbotmäßigkeit und ziviler Ungehorsam pathologisiert? Die Antriebe menschlichen Handelns, seine moralische Orientierung auf biologische, chemische oder physikalische Stoffwechsel, auf Botenstoffe, Nerven und Elektrizität zurückzuführen, entspricht einem alten, alchemistischen Traum von der künstlichen Erschaffung menschlichen Lebens. Es ist der Stoff, aus dem Mary Shelley 1818 ihren Roman Frankenstein or the Modern Prometheus geschaffen hat. Das Vermächtnis Viktor Frankensteins, ein Monster kreiert zu haben, sollte eine Warnung vor dem Machbarkeitswahn der Wissenschaft, gleichsam vor einer inhumanen, weil bloß instrumentellen oder positivistischen Vernunft sein, die sich mit Hilfe technischen Fortschritts entgrenzt. Wenn man den philetonistischen Übertreibungen Glauben schenkt, dann droht heute der alchemistische Traum Wirklichkeit zu werden und schon wie ein Alp auf der Auseinandersetzung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften zu lasten. Dies fördert drei äußerst bedenkliche Problematiken zutage, die von dem Kompetenzgerangel überschattet sind, aber erklären können, warum diese Auseinandersetzungen überhaupt geführt werden. Erstens, die Suche nach der Physis des Geistes, der wie eine Maschine funktioniert, ist Ausdruck eines verdinglichten Denkens, das seine erfahrbare Umwelt konsequenterweise total verdinglicht. Die verdinglichte Wahrnehmung sucht nach verdinglichten Wahrheiten und hypostasiert den Geist. Eine gesellschaftswissenschaftliche Kritik der Verdinglichung kann aus diesem Bann ausbrechen, was allerdings ganz eindeutig den freien Willen voraussetzt. Zweitens, hinter dem Versuch, Geist wie eine Maschine zu begreifen, steht ein Bedürfnis nach Allmacht, das in Wechselwirkung mit der Verdinglichung zu entgrenzendem, inhumanen Handeln fähig wird. Gegen diese Bedrohung hilft eine sozialpsychologisch fundierte Kritik der Allmachtsfantasien und des Machbarkeitswahns. Drittens. Aus dem polemischen Angriff auf die Geisteswissenschaften lässt sich ein Zynismus heraushören, der auf tiefe Enttäuschung in Bezug auf die normativen Versprechen der Aufklärung hinsichtlich eines besseren, das heißt neuen Menschen, schließen lässt und nun seine Aufmerksamkeit anderen Verheißungen, etwa der Gentechnologie, zuwendet. Lasse sich der neue Mensch nicht durch soziale Emanzipation, politische Bildung und ästhetische Erziehung schaffen, so biete doch der Menschenpark die Möglichkeit, ihn aus der Retorte herzustellen. Daran erinnerte ausgerechnet jener Philosoph, dessen Hauptwerk Kritik der zynischen Vernunft heißt. Dem kann entgegengewirkt werden, indem man auf überzogene Ansprüche an die normativen Postulate der Aufklärung reflektiert und sich vor absolutem Denken gleichsam einer Dogmatisierung schützt. Es scheint, als hat Peter Sloterdijk der Zynismus selbst eingeholt. Aus der zynischen Abkehr des Philosophen von der kritischen Theorie spricht eine erblindende Enttäuschung am Ende eines langen Tages, wenn das Licht weicht und die Errungenschaften der Aufklärung nicht mehr so klar gesehen werden, obwohl sie zum Greifen nahe sind. Dieser Enttäuschung geht eine Täuschung hinsichtlich der Möglichkeiten der Aufklärung voraus. Aus dieser Überforderung der Aufklärung spricht wiederum der Wunsch nach Allmacht. Alles Fehlbare erscheint so hässlich und wird so zum Objekt des Zynismus. Wer jetzt nicht aufpasst, verherrlicht schnell die vermeintliche Omnipotenz der auf Basis der erkannten Naturgesetze geschaffenen Technik, um sich als den wahren Alchemisten zu intronisieren. So entsteht dann Aldous Huxleys schöne neue Welt. Eine schwarze Utopie totalitären Geistes. Aus der Depotenzierung der Geisteswissenschaften erfolgt mithin eine Rückkehr in die selbstverschuldete Unmündigkeit, aus der wiederum nur Aufklärung herausführen kann. Die Direktorin des Albert-Einstein-Forums in Potsdam, Susan Nyman, hat im Freitag vom 25. Juli 2008 geschrieben: Es wäre töricht, die Versäumnisse der Aufklärung zu bestreiten. Kritik an ihr sollte jedoch als Aufruf zu ihrer Vervollkommnung formuliert werden. Sie hält den Versäumnissen eine beeindruckende Aufzählung von Errungenschaften entgegen, die auf die Aufklärung und allgemein auf die Fähigkeit des Menschen zur kritischen Selbstreflexion auf das, was als Geist begriffen wird, zurückgehen und die Selbstkorrektur der einzelnen Unzulänglichkeit ermöglicht. Die wichtigsten Errungenschaften sind universelle Gleichheit und Menschenrechte sowie der Anspruch auf Glück. Alles in allem scheint es mir, als sind in dem Kompetenzstreit zwischen Geistes- und Neurowissenschaften die beiden Disziplinen in einen künstlichen Gegensatz geraten. Ihre jeweiligen wissenschaftlichen Gegenstände des Geistes sind so verschieden, dass sie sich nicht ihre jeweilige Kompetenz streitig machen können. Mit anderen Worten, sie dürften sich eigentlich gar nicht gegenseitig ins Gehege kommen und grundlegende Axiome wie die Freiheit des menschlichen Willens widerlegen können. Die Geisteswissenschaften verstehen unter Geist eine Chiffre für Sinn und Vernunft. Es geht in ihnen darum, dass die Welt sinnvoll und vernünftig eingerichtet ist oder sein soll und dass der Wille des Menschen zur Abschaffung des Leids sich zwar gängeln lassen, aber genauso auch von jedem Gängelband gesellschaftlicher Herrschaft befreien kann. Der Geist ist in diesem Sinne potenziell frei. Das hat die Geschichte hinlänglich bewiesen. Die Lösung des Welträtsels der Grenzen naturwissenschaftlicher Erklärbarkeit, welches im ausgehenden 19. Jahrhundert aufgekommen ist, wurde dagegen noch nicht geleistet. Albert Einstein hat auf die Schwierigkeiten hingewiesen. Er sagte: Falls Gott die Welt geschaffen hat, war seine Hauptsorge sicher nicht, sie so zu machen, dass wir sie verstehen können. Wir sollten es dennoch unentwegt versuchen, aber mit viel Geduld und auf menschlichem Wege. Auf die Art und Weise, wie wir die Welt erkennen, verändern wir sie auch. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns darüber verständigen, in was für einer Welt wir leben wollen, bevor wir uns ans Erkennen machen. Diese Aufgabe kommt den Geisteswissenschaften zu. Kein Neuronenschaltkreis kann ihnen diese Aufgabe abnehmen.